Abschnitt 25. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 27. Ein Jagdausflug nach dem Amaralekfjord. Wir hatten uns lange mit dem Gedanken getragen, einmal am Amaralekfjord auf Rentierjagd zu gehen. Doch hatte uns bis dahin stets die geeignete Schneeschuhbahn gefehlt. Endlich, am Freitag, den 23. November, saßen wir im Boot, das nach vielem Hin- und Herreden mit dem mancherlei für einen solchen Ausflug in dieser nicht sehr milden Jahreszeit erforderlichen oder doch wünschenswerten Gegenständen beladen war. Am Strande standen mehrere der in der Kolonie ansässigen Europäer und die meisten der grönländischen Schönheiten versammelt, um uns ihr Lebewohl zuzuwehen. Ja, es sollen sogar nasse Augen vorhanden gewesen und Tränen geflossen sein, weil die norwegischen Freunde sie auf so lange Zeit verlassen wollten. Das Boot stieß vom Ufer ab, die Segel wurden gehisst und wir nahmen unter einer frischen nördlichen Brise unseren Kurs südwärts. Ein anderes Boot und einen Kajak im Schlepptau mit uns führend, 6 herzensfrohe Menschen im Boot. Unter diesen 6 befanden sich 5 Mitglieder der Expedition. Ravnar wollte nicht mit. Er sagte nur, »Ich, alter Lappe, mir allzu kalt.« An seiner Stadt hatten wir Joel mitgenommen, der ein köstlicher Typus eines Eskimo ist. Von Natur ist Joel klein. Er hat einen kräftigen, starken Oberkörper. Sein Gesicht ist breit und rundlich mit einem gutmütigen, schalkhaften Ausdruck. Einen breiten, lächelnden Mund, 2 kleinen, schwarzen, stets feuchten Augen, ein wenig Bartwuchs auf Kinn und Oberlippe, struppiges, rabenschwarzes Haar, das ihm in Büscheln an den Seiten des Kopfes und in den Nacken hineinhängt. Er ist ein tüchtiger Kajakruderer, aber kein Fänger. Man beschuldigt ihn der Trägheit. Und infolgedessen ist er arm. Zum Fischen, ein Handwerk, auf das die Großfänger mit Verachtung herabsehen, zur Rentierjagd und jeglichem anderen zufälligen Sport ist er gut zu gebrauchen. Er ist grundfaul. Böse Zungen sagen ihm auch nach, dass er keine ganz klaren Begriffe über das Mein und Dein hat. Er ist mit einer Dame seines eigenen Kalibers, namens Anne Cornelia, verehelicht. Wir erreichten an jenem Nachmittage die Mündung des Amaralekfjords, wo wir durch widrige Winde am Vordringen gehindert wurden. Nachdem wir uns eine ganze Weile im Dunkeln abgemüht haben, das Tageslicht ist dort oben um diese Zeit von sehr kurzer Dauer, und nachdem wir mehrere Stunden damit zugebracht hatten, für einen Zeltplatz den Schnee hinwegzuschaffen und Zeltsteine das steile Ufer hinaufzuschleppen, ist endlich alles in Ordnung. Der Ofen ist aufgestellt, ein lustiges Feuer knattert darin und der Teekessel summt ganz lustig. In unser kleines, gemütliches Zelt sein lebhaftes Aroma aus dem fernen Osten entsendend, das uns, während draußen Sturm und Schnee tosen, an die Heimat und die Freuden des Familienlebens erinnert. Die Abendmahlzeit wird verzehrt, wir zünden unsere Zigarren an und eine behagliche Gemütlichkeit verbreitet sich in dieser norwegisch-lappisch-grönländischen Versammlung. Wir überlassen uns einem angenehmen Dolce Farniente, zufrieden in dem Bewusstsein, dass wir jetzt keine solche Eile mehr haben wie damals, als wir früher auf dem Inlandseis zu unserem Zelt kampierten. Am nächsten Tage war Joel der Ansicht, dass es nicht geraten sei, weiterzureisen, da ein ziemlich heftiger Sturm in widriger Richtung wehte. Wir gingen deswegen auf Schneehühnerjagd. Am anderen Tage war es besser. Freilich war der Wind noch immer widrig, aber es war doch möglich, vorzudringen. So ruderten wir dann weiter, von Joel in seinem Kajak geleitet. Als wir uns am Nachmittage in der Dämmerung Kasigjangiut, der Stelle an der Südseite des Fjords, wo wir landen sollten, näherten, führte uns Joel auf die unerklärlichste Weise herum, ehe wir unseren bleibenden Zeltplatz erreichten. Erst kamen wir bis an das Ende einer tiefen Bucht, wo Joel in einem Fluss hinaufruderte, um Wasser zu trinken und sich gütlich zu tun, während er uns ruhig warten ließ. Dann ging er aus der Bucht heraus, am anderen Ufer entlang. Darauf lag er eine Viertelstunde vor einer Landzunge still, mit einer rätselhaften Arbeit beschäftigt, die, soweit ich es begriff, hauptsächlich darin bestand, dass er eigentlich nichts tat. Dann ging es weiter bis an das Ende einer anderen Bucht und abermals an dem anderen Ufer entlang. Was in aller Welt das zu bedeuten hatte, war uns ganz unmöglich zu verstehen. Die Antwort hierauf lag möglicherweise in einem Vortrag, mit dem uns Joel unausgesetzt unterhielt. Da wir aber nicht so glücklich waren, ihn zu verstehen, ist es mir bis auf den heutigen Tag ein Rätsel geblieben. Hungrig, müde und ärgerlich, wie wir waren, gaben wir uns keine weitere Mühe, Joels Streiche zu ergründen, sondern beschlossen, uns nicht länger von ihm zum Narren halten zu lassen. Sobald wir eine Strecke aus dieser Bucht herausgekommen waren, landeten wir. Da aber vernahmen wir Joels Stimme draußen im Dunkeln. Wir sollten dorthin kommen. Wir hatten jedoch durchaus nicht die Absicht, uns vom Fleck zu rühren, ehe wir sicher waren. Deshalb fragten wir zum letzten Mal und vernahmen dann noch endlich das langersehnte Ayingilak. Hier ist es gut. Es war übrigens ein vorzüglicher Zeltplatz. Wasser gerade vor der Tür, ein guter Hafen für die Kajaks, gutes Wildterrain ringsumher. Wenn Joel uns nur sofort hierher geführt hätte, so wäre alles gut gewesen. Das Zelt wurde aufgeschlagen und der Ofen aufgestellt. Joel machte Feuer an, holte Wasser und brachte den Teekessel in Schwung. Er war jetzt der personifizierte Diensteifer, was er wohl kaum gewesen wäre, wenn er die vielen Flüche verstanden hätte, die an jenem Nachmittage über sein sündiges Haupt ergossen waren. Hier verbrachten wir 9 gemütliche Tage, teils auf der Rentier- und Schneehühnerjagd, teils im Kajak. Dann zogen wir ein wenig weiter bis Itatlak. Es würde zu weitläufig und zu einförmig sein, eine Beschreibung von dieser ganzen Zeit zu geben. Um aber doch einen Begriff von dem Jägerleben dort oben in Grönland zu bekommen, kann man uns ja, falls man nicht bereits genug bekommen hat, noch ein paar Tage auf der Jagd begleiten. Den 27. November. Die Sonne war schon aufgegangen, die Berggipfel auf der anderen Seite des Fjords erröteten gerade in ihren ersten Strahlen, als Joel und ich in unseren Kajaks an das Ende der westlich von unserem Zeltplatz gelegenen Bucht kamen, wo uns Joel an dem Abend unserer Ankunft auf so unbegreifliche Weise umhergezerrt hatte. Hier wurden die Kajaks auf das Ufer gezogen, die Schneeschuhe angeschnallt und dahin ging es, das Tal entlang. Heute haben wir es auf das Rentier abgesehen. Wir waren noch nicht sehr weit gelaufen, als wir schon die Spuren zweier Tiere im Schnee fanden, die den vorhergehenden Tag das Tal passiert haben mussten. Wir folgten der Spur, die Augen schweiften unablässig von dem einen Gebirgsabhang bis zum anderen, aber kein Tier war zu erblicken. Wir gelangten an einen See, hier gingen die Spuren zurück, aber wir setzten trotzdem unseren Weg taleinwärts fort, kamen über den See, tranken aus dem Bach unter Gefahr, kopfüber hineinzustürzen, während wir auf der morschen Eisdecke lagen, setzten unseren Weg dann aufwärts fort und waren gerade im Begriff, einen kleinen Hügel zu erklimmen, als sich plötzlich Joel, wie vom Blitz getroffen, den Kopf herabbeugen und auf die Ostseite des Tals zeigen sah, wo er mit leiser Stimme »Tuk-tut« in Klammern »Rentier« rief. Mit Blitzesgeschwindigkeit senkte sich jetzt auch mein Kopf dem Erdboden zu. Dort, in nicht weiter Entfernung von uns, standen 6 Tiere. Schnell zogen wir uns zurück, so dass wir Deckung durch einen Hügel erhielten. Ich zog mein weißes, leinernes Überziehhemd und die dazugehörigen Beinkleider heraus, die eigens zu dem Zweck angefertigt waren. Joels Antlitz, als er mich in dieser Kleidung erblickte, drückte das unverhohlenste Staunen aus und er rief ein einziges »Jupine Kaok« in Klammern »Du gerechter Schöpfer« aus. Der Zweck dieser Schneekleidung war ihm jedoch sofort klar, weshalb er mich aufforderte, voranzugehen und sich selber hinter meinem Rücken verkroch. Als wir näher gekommen waren, mussten unsere Waffen nachgesehen, von Schnee und Eis befreit werden, etc. Um zu einem neuen Schuss mit einer Mundladebüchse bereit zu sein, nahm Joel eine Kugel in den Mund. Da ich fand, dass das ein sehr praktischer Aufbewahrungsort war und ohne an die Kälte zu denken, wollte ich dasselbe mit einer Büchsenpatrone tun. Kaum aber berührte das Metall die Zunge, als es auch schon festhing. Ich riss die Patrone heraus, es blieb aber ein Stück von der Zunge daran hängen. Vermutlich habe ich ein furchtbares Gesicht geschnitten, denn Joel bekam einen krampfhaften Lachanfall. Die Patrone wurde nun mit einigen anderen in dem einen Fausthandschuh angebracht, und wir krochen vorsichtig weiter. Es war gerade keine leichte Arbeit, still und unbemerkt zu gehen, wenn man bei jedem zweiten Schritt bis an den Magen in den Schnee versinkt. Die Schneeschuhe hatten wir natürlich wieder abnehmen müssen, da wir auf ihnen nicht kriechen konnten. Und noch dazu zwischen den großen Kieselsteinen in einem grönländischen Flussbett. Mein weißer Überrock bildete indessen einen vorzüglichen Schutz, was den Anblick betraf. Der Schnee dämpfte den Laut, und der kleine Joel verbarg sich, so gut er vermochte, hinter meinem breiten Rücken oder vielmehr hinter dem Körperteil, der, wenn man auf allen Vieren kriecht, davor liegt. Endlich kamen wir an den Rand eines Hügels und hatten nun die ganze Rentierherde auf einer Ebene vor uns. Sie befand sich aber außer Schussweite. Da war nichts, was uns hätte Deckung gewähren können. Deswegen mussten wir abermals zurückgehen und versuchen, weiter ostwärts vorzudringen. Hier kamen wir in dem Schutz einiger hoher Hügel gut vorwärts, spürten gleichsam einen schwachen Luftzug hinter uns im Nacken, und Joel musste mit einer Wolflocke ausprobieren, aus welcher Richtung der Wind kam. Da erblickte ich plötzlich einen jungen Rennochsen, der allein stand und uns ansah und den wir noch nicht bemerkt hatten. Wir bückten uns beide, er aber kam plötzlich auf uns zugesprungen. Ein Höhenrücken entzog ihn unseren Blick. Wir hielten die Büchsen bereit. Da kam er in guter Schussweite oben auf einem Hügel zum Vorschein. Ich legte an und zielte, aber der Schuss ging nicht los. In größter Hast spannte ich den Hahn von dem zweiten Lauf, der inzwischen mit einer Rundkugel glatt gebohrt war, und legte abermals an. Jetzt knallte mein Schuss gleichzeitig mit Joels. Das Tier zuckte zusammen, es war offenbar in den Rücken getroffen, das rechte Vorderbein schleppte. In wilden Sprüngen entfernte es sich von uns. Ich versuchte nochmals meinen Büchsenlauf, aber er versagte wieder. Schnell steckte ich eine neue Patrone hinein, diesmal knallte es, und von der Expresskugel hinten getroffen, fiel das Tier tot um. Ich sprang nun vor, um nach den anderen Rentieren zu sehen, die waren aber nirgends zu erblicken. Da es bereits über die Mittagsstunde war und die Tage nur kurz waren, hielt ich es für zu spät, um sie zu verfolgen, und wir kehrten nach unserer Hütte zurück, unsere Beute hinter uns herschleppend. Das erste, was ich tat, war jedoch, dass ich niederkniete und einen tüchtigen Trunk warmen Blutes aus der Schusswunde sog. Das schmeckte an so einem kalten Tage. Joel stand da und sah mir verwundert zu. Ich fragte ihn, ob er nicht auch einen Schluck haben wolle. Da aber lächelte er verschmitzt über das ganze Gesicht, schüttelte den Kopf und zeigte auf die Schnauze und den Magen des Tieres, was so viel heißen sollte, als »Aus dem Blute macht der Eskimo sich nichts. Die Schnauze und der Inhalt des Magens sind aber für ihn eine Delikatesse, die er dem ganzen übrigen Rentier vorzieht.« Es handelte sich nun darum, unsere Beute an den Fjord hinunterzuschleppen, wo unsere Kajaks lagen. Aber dies war keine leichte Arbeit. Wir holten unsere Schneeschuhe, verfertigten eine Art Schlitten, indem wir sie alle nebeneinander legten, und packten das Rentier darauf. Dann spannten wir uns vor das Gefährt und zogen es. Es war aber kein leichtes Stück Arbeit, umso weniger, als wir keine Schneeschuhe mehr an den Füßen hatten und oft bis an die Hüften in den Schnee versanken. Am schlimmsten war es, wenn wir auf Geröll kamen, wo wir unablässig zwischen die großen Steine fielen, die der Schnee verräterisch bedeckte. Aber es ist alles nur ein Übergang, wie der Fuchs sagte, als er geschunden wurde. Gegen Nachmittag erreichten wir den Fjord. Es war eigentlich unsere Absicht gewesen, unsere Kajaks zusammenzubinden, das Rentier hinten quer darüber zu legen und es so auf gewöhnliche Eskimo-Manier bis an unser Zelt zu schaffen. Aber wir fanden, dass es zu spät und zu dunkel geworden war. Deshalb zogen wir es vor, unsere Beute einstweilen liegen zu lassen. Nachdem wir den Bauch geöffnet, das Herz und die Leber herausgenommen und von der letzteren einen Teil verzehrt hatten, sammelten wir Steine, um das Tier damit zu bedecken, warfen Schnee darüber, steckten einen Skistab daneben und banden einige Lappen daran fest, um Füchse, Raben und Raubvögel fernzuhalten. Dann bestiegen wir unsere Kajaks und zogen fröhlich heimwärts. Wir waren nicht gar weit gekommen, als Joel die Melodie zu dem ewig munteren Kupferschmied anstimmte, die damals in Grönland in der Mode war und der man grönländische Worte untergelegt hatte. Unter Gesang glitten die Kajaks durch die Dunkelheit dahin, und die Kameraden konnten uns schon aus der Ferne hören. Sverdrup und Balto, die ebenfalls auf Rentierjagd gewesen waren, erzählten, dass sie 4 Tiere in einem hochgelegenen Tal gesehen hätten, aber nicht bis auf Schussweite an sie herangekommen wären. Am folgenden Tage war das Wetter schlecht. Wir schafften das Rentier mit dem Boot an unser Zelt, zogen die Haut ab und zerlegten es. Das Blut war nicht ganz rein. Unvorsichtigerweise hatte ich nämlich ein Loch in einen Darm geschnitten, als ich am vorhergehenden Abend den Bauch öffnete. Es war aber doch schade, dies gute Blut fortzuschütten. Deswegen versetzten wir es mit Mehl und kochten trotzdem eine Blutspeise davon in unserem Kaffeekessel, der so leck war wie ein Sieb. Er musste mit Grütze und Fleisch und allem, was wir finden konnten, dicht gemacht werden. Den Ausguss banden wir mit Stroh, Mehl und Tauwerk zu. Es war wirklich ein schöner Anblick. Und dann speisten wir unser Schwarzsauer. Die ersten Löffel voll hatten eine große Neigung, wieder zurückzukommen. Aber die Gewohnheit ist ein guter Lehrmeister. Wir gingen mit Todesverachtung darauf los. Und bald schmeckte es auch besser. Joel sah dieser Zubereitung missvergnügt zu. Und als er aufgefordert wurde, an der Speise teilzunehmen, schüttelte er den Kopf und sagte, Ajor Bock, was auf Deutsch heißt, das ist Dreck. Um sich zu trösten, holte er ein ungekochtes Schneehuhn hervor, öffnete den Bauch, zog den Magen und die Gedärme heraus und verschlang sie auf einmal, als sei ihm in unserer Blutspeise nicht genügend Darminhalt. Dieser Anblick war Balto denn doch zu viel. Er rief, »Nein, nein!« steckte den Kopf zur Zelttür hinaus, und dann folgten einige unartikulierte Laute, wie von einem Menschen, welcher seekrank ist. Joel setzte indessen ruhig seine Mahlzeit fort, rupfte das Schneehuhn und verzehrte es mit Haut und Haaren. Das Einzige, was zurückblieb, war ein Federbüschel. Dies war in Baltos Augen sehr heidnisch, und er sagte, »Das sieht gerade so aus wie ein Adler.« Später kochten wir einen Teil des Rentieres, aber es schmeckte leider fast ebenso sehr nach dem Inhalt des Darmes wie die Blutspeise. Dies schien jedoch Balto und Joel zu behagen, die beiden aßen ganz gehörig, ja, sie tranken sogar die Brühe dazu, an deren Geruch wir anderen mehr als genug hatten. Überhaupt war unsere Zubereitung des Essens nicht gerade ausgesucht. Wenn wir Mehlbrei kochten, wurde er fast immer halbgar verzehrt und schmeckte wie Kleister, denn wir ließen uns niemals Zeit zu warten, bis er ganz gar war. Brieten wir Rentierfleisch, so geschah es auf die Weise, dass wir die gefrorenen Stücke auf den Ofen legten und die äußere Rinde abschälten, sobald sie warm wurde. Balto behauptete, dass wir es nicht in Gotthab hätten aushalten können, weil es dort zu reinlich herginge und wir unser Leben auf dem Inlandseise nicht vergessen könnten. Deswegen seien wir nach Amaralik gezogen, um Schweinerei zu machen. Das sei der einzige Grund gewesen. Balto war übrigens unser steter Spaßmacher. Sobald wir unsere Abendmahlzeit im Zelt eingenommen und Zigarren und Pfeifen angezündet hatten, holte er die Karten hervor, die bald so schmutzig waren, dass wir Mühe hatten, sie zu unterscheiden. Die eifrigsten Kartenspieler holten sofort eine Kiste herbei, die als Tisch dienen musste. Und dann fing das Spielen an, das bis tief in die Nacht hinein währte und von diesen pelzgekleideten Männern bei einer Temperatur von minus 15 Grad ebenso lebhaft betrieben wurde, als säße man in dem wärmsten Zimmer jenseits des Meeres. Wenn die Finger gar zu steif wurden, so machte man einige schlagende Armbewegungen, um das Blut wieder in Zirkulation zu bringen, und dann begann das Spiel wieder mit erneuter Kraft. Durch seine Bemerkungen in seinem oft höchst wunderlichen Norwegisch verschaffte uns Balto viel Amüsement. Wenn er zum Beispiel sagte, »Morgen will ich auf die Jagd gehen und Rentiere schießen. Wenn ich aber nichts bekomme, dann gehe ich nie wieder auf Rentierjagd, sondern nehme meine Büschte, in Klammern Büchse, und schieße Schneehühner.« Da konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Oder wenn er uns erzählte, »Tod und Teufel, über Nacht will ich einen Fuchs sitzen«, so wirkte auch das unwiderstehlich komisch. Er meinte damit, er wollte Füchsen auflauern, die in der Nacht an den Strand hinabzukommen pflegten. Den 4. Dezember. Das Tageslicht dämmerte schwach, als ich erwachte. Ich steckte meinen Kopf aus dem Schlafsack und war angenehm überrascht, als ich Joel schon in seinem kalten Segel aufgerichtet sitzen sah, mit seiner höchst primitiven Morgentoilette beschäftigt, die darin bestand, dass er sich mit den Fingern durch sein rabenschwarzes Haar fuhr, das ihm wie Hörner nach allen Seiten hin abstand. Dann steckte er den Kopf zur Zelttür hinaus, ließ die Augen über die Berggipfel zu beiden Seiten des Fjordes gleiten und zog den Kopf wieder zurück. »Nun, Joel, wie sieht's heute mit dem Wetter aus? Eignet es sich wohl für die Rentierjagd?« »Asukiyak, inne Kame«, in Klammern, »ich weiß nicht, es ist möglich.« Ich kenne Joel genügend, um zu wissen, dass dies so viel bedeutete als »das Wetter ist schlecht«. Es ist eine Eigentümlichkeit, die ich nicht bei unserem Freunde Joel allein, sondern ganz allgemein bei den Grönländern gefunden habe, dass sie einem Europäer nicht gern widersprechen oder ihm eine Antwort geben, die ihm unangenehm sein könnte. In letzterem Falle kleiden sie ihre Worte gern in eine etwas zweideutige Form. Dies ist ja im Grunde ein hübscher Zug ihres Charakters, der aber für diejenigen, die mit ihnen zu tun haben, oft recht unangenehm sein kann. Ich kannte Joel, wie gesagt, und erwiderte ihm, »Du meinst also, dass es heute wieder schlecht aussieht?« »So, Runa Ajorpok«, in Klammern, freilich, es sieht schlecht aus. »Der Wind steht talaufwärts.« Nun, dabei war nichts zu machen. Wenn der Wind talaufwärts steht, so dass man ihn, wenn man dem Rentier nachspürt, im Rücken hat, da soll man die Sache lieber ganz aufgeben, denn man erreicht nichts weiter, als dass das Wild scheu wird. Freilich, sagte Joel oft, dass der Wind ungünstig sei, wenn er selber faul war. Und das kam häufig vor. Da musste ich denn selber hinaus und mich davon überzeugen und gelangte dann häufig zu dem Resultat, dass es sich schon machen ließe. Diesmal verhielt es sich jedoch so, und wir beschlossen, wie gewöhnlich in solchen Fällen auf die Schneehühnerjagd zu gehen. Joel kleidete sich an, heizte ein und ging an den Bach, um Wasser für unseren Kaffeekessel zu holen, wobei er gewöhnlich einige Male auf dem Glatteis fiel, so dass man ihn und den Kaffeekessel deutlich hören konnte. »Da liegt Joel wieder«, pflegte Sverdrup zu sagen. Endlich war dann der Kaffee fertig. Und wir verzehrten unser Frühstück in den Schlafsäcken, wobei wir beratschlagten, wohin die Einzelnen heute gehen wollten und wo wohl am meisten Aussicht auf Schneehühner sei. Sobald das Frühstück eingenommen war, kleideten wir uns an, griffen nach den Büchsen, gingen hinaus, schnallten die Schneeschuhe unter die Füße und verschwanden jeder in seine Richtung. Es währte eine ganze Weile, bis ich fertig war. Mehrere von den Gefährten hatten sich bereits auf und davon gemacht. Besonders waren Balto und Christiansen heute sehr früh auf den Beinen gewesen. Als ich die Schneeschuhe angezogen hatte, ging ich über einige Bergrücken ein wenig östlich vom Zelt, wo es aussah, als könnten dort Schneehühner sein. Der Weg war beschwerlich. Er führte über unebene Stellen, wo der Schneehuhn sich gern aufhält. Das Auge späht und späht nach allen Richtungen, zwischen den Steinen. Aber ich hatte heute kein Glück. Nichts war zu entdecken, was auf die Nähe eines Schneehuhns schließen ließ. Kein schwarzer, runder Punkt, der dem Auge eines Schneehuhns gleichen konnte, hob sich von der weißen Schneedecke ab. Fußnote: Die weißen Schneehühner sind nämlich für jedes ungeübte Auge schwer von dem Schnee zu unterscheiden. Am leichtesten erkennt man sie an dem schwarzen Schnabel und den schwarzen Augen. Ende der Fußnote. Nirgends eine Spur oder ein gackernder Laut. Ich vernahm nichts als meine eigenen Schritte auf dem Schnee. Ich stieg immer höher und erreichte einen Bergrücken, der eine Aussicht über das Land nach dem Inlandseise gewährte. Wie wunderbar leblos. Nicht einmal ein kreisender Adler oder ein krächzender Rabe, an denen es doch sonst niemals zu fehlen pflegt. Ringsumher stehen die schweigsamen, schneebedeckten Berge mit den dunklen Abhängen, in denen der Schnee nicht liegen bleibt. Tief unten an der steilen Felswand entlang schlängelt sich der dunkle Amaralekfjord schwermütig dem Meere zu, von allem Leben, allem Sonnenlicht vergessen. Bis an sein Gestade dringt den ganzen Winter nicht ein einziger Sonnenstrahl. Kein Wald, keine Bäume, ja nicht einmal ein Busch oder Strauch ist zu erblicken. Und doch ist es schön hier. Jetzt wirft die Sonne ihr Streiflicht über die Berggipfel auf der anderen Seite des Fjordes, der Schnee erglänzt, errötet. Die Natur bedarf, um schön zu sein, nicht immer des Lebens. Ich lenkte meine Schritte weiter landeinwärts. Vor mir lag eine flache Ebene mit einer Moorstrecke und jenseits derselben eine steile Felswand. Ich hatte noch nicht viele Schritte zurückgelegt, als es mir vorkam, als vernehme ich dort oben auf der Felswand einen Laut. Ich glaubte, dass es möglicherweise ein Rentier sein könnte, das sich verlaufen hatte. Ich blickte hinauf, konnte aber nichts entdecken und fand es auch ganz natürlich, kein flügelloses Wesen konnte den steilen Abhang erklimmen. Abermals schritt ich landeinwärts weiter. Da vermeinte ich ganz deutlich ein rasselndes Geräusch zwischen den Steinen zu hören, und diesmal konnte ich mich nicht getäuscht haben. Ich hielt an, blickte hinauf, entdeckte aber nichts. Es musste dennoch ein Irrtum gewesen sein. Und abermals setzte ich meinen Weg fort, indem ich darüber grübelte, wie ich mich im Grunde so irren könnte. Da erschallten plötzlich Schritte von der Bergwand her, diesmal aber so scharf und deutlich, dass von einem Irrtum nicht die Rede sein konnte. Und so suchte ich denn mit meinen Augen die ganze Bergwand nach dem vermeintlichen Rentier ab. Es währte lange, bis ich etwas fand. Ich suchte zu weit nach unten. Als ich aber bis an die Mitte der steilen Felswand kam, wie staunte ich da, als ich einen Menschen erblickte, der dort oben gleich einer Mücke zwischen den Steinen umherkroch. An dem langen Wams und der viereckigen Mütze erkannte ich Balto. Er ging gerade mit seinen Schneeschuhen über einen kleinen schneebedeckten Abhang, der über die steile Felswand hinausragte. Ich stand wie angenagelt da. Soweit der Abstand es gestattete, verfolgte ich jede Bewegung. Ich konnte sehen, wie er die Schneeschuhe in die Schneewand hineinstampfte, um festen Fuß zu fassen. Die Büchse hing ihm schräg über den Rücken. Den Kopf wandte er der Bergwand zu. Er bewegte sich vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts, während er sich auf seinen Stab stützte. Ich konnte nicht begreifen, woher er, der doch sonst so für sein Leben besorgt war, plötzlich diesen Mut bekommen hatte. Da glitt sein Fuß aus, er hieb den Stab fest ein, da glitt auch der andere Fuß aus. In sausender Fahrt ging es bergabwärts. Das Blut erstarrte mir förmlich in den Adern. Der Schnee wurde mit herabgerissen. Es ging in immer wilderer Fahrt, und gerade unter ihm befand sich eine tiefe Schlucht. Da blieben seine Kleider an einem Felsvorsprung hängen, der über dem Abgrund aus dem Schnee hervorragte. Einen Augenblick blieb er in der Schwebe, zappelnd und bemüht, festen Fuß zu fassen. Dann aber gab das Felsstück nach. Nun folgte eine Luftreise. Dann ging es über schneebedeckte Strecke, dann abermals an einem steilen Abhang hinab, bis er als unbewegliche Masse auf einem Felsabsatz liegen blieb. Ich hielt ihn für tot oder doch jedenfalls völlig gerädert. Da ward ein Arm sichtbar, der sich vorsichtig im Gelenk bog, dann ein zweiter und dann der Kopf, der sich ein wenig aufrichtete und einige vorsichtige Nackenbewegungen machte, dann die Beine, merkwürdigerweise schien alles heil geblieben zu sein, und nun erhob er sich. Ich konnte nicht so recht sehen, was er eigentlich wollte. Dann erklang aber ein Schuss. War seine Büchse losgegangen? Ich sah ihn mit etwas beschäftigt, konnte aber nicht erkennen, was es war. Ein zweiter Schuss folgte. Was hatte dies nur zu bedeuten? Er ging auf dem kleinen Absatz umher, augenscheinlich nach einem Ausweg spähend, der nicht zu finden war. Nun aber nahm er die Schneeschuhe auf den Nacken und fing vorsichtig an, die Bergwand an einer Stelle hinabzusteigen, wo er einigermaßen festen Fuß fassen konnte. Schritt für Schritt ging er. Als ich ihn endlich unten im Steingeröll außer Gefahr sah, zog ich weiter. Ich fand an dem Tage jedoch keine Schneehühner. Ich hatte kein Glück. Da vernahm ich einen Schuss von Balto. Er befand sich nun nicht weit von mir, oben zwischen dem Steingeröll an der anderen Seite einer Felsspalte. Ich blickte hinüber und gewahrte einen Flug Schneehühner, die von ihm wegflatterten und sich zwischen dem Steingeröll in der Bergspalte niederließen. Da es nicht weit von mir war, ging ich den Weg hinauf und gewahrte bald Unmengen von Schneehühnern, die in dem Schnee zwischen den Steinen umhertribbelten. Sobald man sich näherte, standen sie still und reckten ängstlich die Hälse aus, ließen mich aber doch bis auf Schussweite herankommen. Ich schoss ein paar Vögel, scheuchte aber damit den ganzen Schwarm tiefer in das Geröll hinein, wo Balto gerade zum Vorschein kam und wo er nun seine Mundladebüchse lud und damit schoss, als gelte es sein Leben. Da ich sah, dass er sehr gut allein damit fertig werden konnte, setzte ich mich hin, schaute ihm zu und wartete auf ihn. Die Schneeschuhe hatte er abgenommen und sprang nun von einem Stein zum anderen, überall vorsichtig umherspähend. Es musste ihm sehr heiß sein, denn er hatte die Mütze abgeworfen, obwohl es 15 Grad Kälte waren. Erblickte er ein Schneehuhn, so schlich er sich an dasselbe heran, teils krumm gebeugt hinter den Steinen gehend, teils auf allen Vieren kriechend, bis es ihm oft so nahe kam, dass er es fast hätte mit dem Büchsenkolben töten können. Ein langes, vorsichtiges Zielen, dann ein Knall, und der Schneehuhn lag in der Regel tot da. Dann lud er und sah sich, ehe er sich näherte, vorsichtig um, ob mehr Schneehühner in der Nähe wären. Wo das Tier angeschossen, so entstand eine wilde Jagd. Es flatterte voran und Balto eilte hinterdrein, so dass der Schnee um ihn her aufstob. Hin und wieder trat er fehl und versank bis an den Magen zwischen den Steinen. Schließlich stürzte er sich über den Vogel und biss ihm den Kopf ab. Endlich war er fertig und kam nun barhäuptig und außer Atem zu mir herab, während ihm die Schneehühner von der Schulter herabhingen, mich fragend, ob ich ein angeschossenes Huhn gesehen habe, das ihm nach dieser Richtung hin entwischt sei. Wenn er das bekäme, hätte er gerade 15. Nein, ich hätte es nicht gesehen. Dann fand er aber Spuren im Schnee und bald auch der Schneehuhn selber. Jetzt entstand eine neue Jagd, die damit endigte, dass es oben zwischen einigen Steinen gefangen wurde. Dann sammelte er seine 7 Sachen und wir zogen heimwärts. Auf dem Wege erklärte er mir, dass unter dem einen Bergabhang einige Schneehühner liegen müssten, die dort hinuntergefallen seien, und richtig, wir fanden sie dort. Er war in rosigster Laune, sichtlich erfüllt von seinem Jägerglück, und erklärte mir ganz genau, wie er die einzelnen Schneehühner geschossen habe. Im Laufe des Gesprächs erwähnte er auch, dass er nahe daran gewesen sei, das Leben zu verlieren. Er sei einen Berg hinabgefallen. Ich ließ ihn ruhig erzählen. Als er geendigt hatte, sagte ich ihm, dass ich Augenzeuge des Ganzen gewesen, dass es mir aber nicht klar geworden sei, was die beiden Schüsse zu bedeuten gehabt hätten. Er erwiderte, dass er, als er sich vergewissert hatte, dass alles an ihm heil geblieben sei, sich umgesehen und plötzlich bemerkt habe, dass er neben 2 Schneehühner gefallen sei, die ihn mit schiefen Köpfen verwundert anschauten. Er holte die Büchse hervor und schoss das eine Schneehuhn. Das andere blieb ruhig sitzen, während er lud. Auch das habe er erlegt. Aber, schloss er seinen Bericht, jetzt habe ich's fürs erste satt, Schneeschuhe auf steilen Felswänden zu benutzen. Und das bewies er auf dem Rückwege. Denn sobald er an einen steilen Abhang kam, nahm er seine Schneeschuhe ab und trug sie. Wir hatten nun alle Rentierstriche um Kasigiangdiut herum besucht und sehnten uns nach Abwechslung und neuen Jagdgebieten. Joel erzählte, dass sich weiter ins Land hinein bei Itatlak vorzügliche Rentierweiden befinden sollten. Und so brachen wir denn eines Morgens unser Lager ab, schoben das Boot ins Wasser, belasteten es und zogen weiter, während Joel uns mit seinem Kajak den Weg zeigte. Die See vor dem Zeltplatz war ruhig, als wir auszogen. Sie lag vor den Winden geschützt da. Sobald wir aber an der nächsten Landzunge in den Fjord hinausgekommen waren, sollten wir indessen andere Erfahrungen machen. Vom Ende des Fjordes her wehte ein heftiger Ostwind, der auf die hohen Felsen stieß und das Wasser hoch aufpeitschte. Unser langes, jämmerliches Boot, der Walfischfänger, das trotz seines Namens nie Dienste als solcher getan hat, durchschnitt die hohen, wilden Wogen gleich einem Kiel mit seinem spitzen Bug, so daß jede Welle darüber zusammenschlug. Dies hätte nichts zu sagen gehabt, falls wir hätten schöpfen können, aber es war so kalt, dass das Wasser, das sich schon auf dem Gefrierpunkt befand, in dem Augenblick, wo es mit dem kalten Holz oder Eisen des Bootes in Berührung kam, gefror. Bis zu mir, der ich hinten am Steuer saß, gelangte auch nicht ein nasser Tropfen, während Sverdrup, der vorn saß und ruderte, bald in einen vollständigen Eisharnisch gehüllt war. Wir mühten uns lange ab. Es wäre eine Schande, die Flinte ins Korn zu werfen, umso mehr als Joel in seinem kleinen Kajak nur über das Ganze lachte. Dann aber half es nichts mehr. Wir mussten wenden, das Boot war dem Sinken nahe. So ging es denn in fliegender Fahrt zurück nach unserem alten Zeltplatz. Sobald wir in dessen Schutz kamen, bemerkte ich, dass die Nase mir völlig abgefroren war. Sie war weiß und gefühllos wie ein Eiszapfen. So eine gefrorene Nase ist kein schöner Anblick, wenn sie nachher wieder auftaut und zu einem roten Gewächs mit Fransen von herabfallender Haut anschwillt. Es war kein geringer Genuss, nach all den Beschwerden des Tages, die ja die Würze des Jägerlebens sind, das Boot ans Land zu ziehen, das Zelt aufzuschlagen und eine gute Tasse warmen Kaffee in den Schlafsäcken zu sich zu nehmen. Am 5. Dezember hatten wir besseres Glück und gelangten trotz des starken Seeganges nach Itatlak, wo wir indessen statt der erwarteten Rentiere die Täler mit Steingeröll und Moränen angefüllt fanden, die für das Auge eines Geologen interessant genug waren, für einen Jäger aber wenig Interesse boten. Dies ist diejenige Art von Land, auf welcher die Rentiere am allerwenigsten gedeihen. Wir hatten unseren guten Freund Joel in Verdacht, dass er uns nur dahin hinausgelockt habe, um Fuchsfallen aufzustellen und möglicherweise Blaufüchse zu fangen, deren Fell nach grönländischen Verhältnissen gut bezahlt wird. Die Handelskompanie bezahlt ein solches Fell mit 4 Kronen um es in Europa für etwa 100 Kronen wieder zu verkaufen. Als wir uns über 2 Wochen im Amaralekfjord aufgehalten hatten, fing unser Proviant an, uns auf die Neige zu gehen. Alles Brot war verzehrt, auch an Mehl gebrach es uns, und die Rentiere waren fast gänzlich verschwunden. Als deswegen am 10. Dezember ein günstiger Wind wehte, beluden wir unser Boot und zogen heimwärts. Wir spannten unsere beiden Segel auf, eins auf jeder Seite, und in fliegender Fahrt durchschnitten wir die Wellen auf unserem Wege aus dem Fjord hinaus. Joel leistete Erstaunliches in seinem Kajak, denn trotz unseres schnellen Segelns konnte er es mit uns aufnehmen. Bald erreichten wir die Mündung des Fjordes. Da wir aber nun eine nördliche Richtung einschlagen mussten, so hatten wir den Wind entgegen und mussten rudern. Bald brach die Dunkelheit herein, der Wind flaute ab, und bei dem herrlichsten Mondschein zogen wir über die dunkle Wasserfläche dahin, von der sich die schneebedeckten Felsen und Inseln weiß und schweigend abhoben. Hinter uns blitzte unser Kielwasser im Mondschein wie ein langer silberner Streif. Eine grönländische Winternacht kann unvergleichlich schön sein. In der Nähe von Gotthard wurde Joel mit seinem Kajak vorausgesandt, und als wir am Landungsplatz anlangten, war die ganze Kolonie dort versammelt, um uns in Empfang zu nehmen. Grönländer und Europäer standen nebeneinander unten am Strande. Diese Menschenmengen nahmen sich fantastisch aus in dem glänzenden Mondlicht, mit der winterlich gekleideten Kolonie im Hintergrunde. Viele Hände waren behilflich, unsere Sachen ans Land zu schaffen. Ein wenig Reinlichkeit, etwas europäischer Komfort und ein erwärmtes Zimmer. Das tat gut nach dem mehrwöchigen Zeitleben in Eis und Schnee. Ende von Abschnitt 25, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im April 2025.